Uiuiui, das sind mal andere Töne auf SR1 der Europawelle, sehr. Unser Reisebusfahrer Hardy Rupp hat das Programm zusammengestellt. Gib mir deine Hitze, hieß dieser Titel. Denen genügt noch nicht mal die Hitze draußen. Die wollen noch mehr haben. Lüsthansa heißt diese Gruppe nicht umsonst.